Meine lieben Freunde, ich habe zwei ganz tolle Bibelstellen für euch. Und zwar, wir haben ja gesagt im Römer Kapitel 3, Vers 4, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Und weißt du, in dieser Bibelstelle ist es ganz, ganz, ganz, ganz, ganz klar, dass Gott ist derjenige, der wahrhaftig ist. Wenn Gott etwas sagt und irgendein Mensch irgendetwas anderes sagt, dann können wir nicht die Aussage des Menschen noch einen Wert zumessen. Das können wir nicht. In dem Augenblick, wo Gott etwas gesagt hat, ist das die Wahrhaftigkeit, die Wahrheit. Und sollte irgendjemand in dieser Welt irgendetwas anderes sagen, das Gegenteilige sagen, wie gesagt, dann ist das die Lüge. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Hat der große Apostel Paulus nicht selbst gesagt, auch wenn ein Engel vom Himmel kommen würde und ein anderes Evangelium predigen würde, er sei verflucht. Der sei ewig verflucht. Schau mal diesen Bibelabschnitt an. Den habe ich als, ich glaube, in meinen späten Teenagerjahren oder vielleicht Anfang 20er Jahren, hat mich dieser Bibelvers sehr, sehr ergriffen. 4. Mose 23, Vers 19. Hier ist die Geschichte, dass es darum geht, um Bileam. Und Bileam, der hätte ja sollen das Volk Gottes verfluchen. Und dann hat Gott gesagt, geh nicht mit. Und er hat versucht, Gott zu überzeugen, dass er doch mitgehen kann. Und letztendlich ging er doch mit. Dann hat der Esel ihm noch das Leben gerettet, weil der Engel stand schon mit dem Schwert da. Und der Engel des Herrn war bereit, den Bileam mit dem Schwert zu töten. Und der Esel sah denn der dumme Prophet nicht. Und der Esel drängte ihn gegen die Mauer und schlug der Prophet den Esel. Und dann ging er hinauf auf diesen Berg und sah das Volk Gottes an. Und anstatt es zu verfluchen, kamen Worte des Segens heraus. Und schau mal, was hier geschrieben wird. Und das ist eben der Kontext, den ich euch geben wollte. 4. Mose 23 und Vers 19. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Noch ein Menschenkind, das ihm etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Schau mal, wie klar die Bibel hier ist. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Gott kann nicht lügen. Leute sagen, Gott ist allmächtig und ja, ich weiß und ich verstehe das. Gott ist allmächtig, ist mir auch klar. Nur Gott ist nicht so allmächtig, dass er alles tun kann. Es ist ein Unterschied, ob Gott allmächtig ist oder ob Gott alles tun kann. Schau mal diesen Bibelvers an. Titus, 1. Kapitel, Vers 1 und Vers 2. 1 bis Vers 2. Schau mal, was hier geschrieben steht. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi. Gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Das heißt, hier sagt uns die Bibel ganz klipp und klar, dass Gott gar nicht lügen kann. Das kann er nicht. In dem Augenblick, wo Gott lügen würde, würde er sich selbst nicht mehr als die absolute Wahrheit darstellen. Und wenn Gott nicht mehr die absolute Wahrheit ist, dann ist die Wahrheit auch jetzt relativ, weil sie nicht mehr absolut ist, dann ist auch Gott relativ. Und darum, wir müssen dieses einfach im Herzen ergreifen. Gott ist wahrhaftig. Und alles andere im Gegensatz zu ihm ist Lüge. Und wenn wir das mal ergreifen, dass Gott ist kein Mensch, dass er seine Meinung ändert. Gott kann gar nicht lügen. Gott ist immer wahrhaftig und alles, was er sagt, muss als absolute Wahrheit ergriffen werden. Und wenn du das mal wirklich so ergreifst und auch wirklich so tust, was geschieht dann? Dann wirst du insofern zu leben beginnen, dass du nicht mehr tolerant sein wirst für irgendetwas, das sich nicht der Wahrheit Gottes unterstellt. Schau mal, was die Bibel hier sagt. Ich gebe euch noch einen anderen Bibelvers. 1. Johannes 2, Vers 3 und Vers 6. Bis Vers 6. Johannes 2, Vers 3 bis Vers 6. Hier steht Folgendes. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Siehst du, hier sagt uns die Bibel, dass wir als Christen, wir haben die Verpflichtung, so zu wandeln, wie Jesus gewandelt ist. Die Verpflichtung haben wir. Stell mal vor, wie haben wir das alles relativiert? Wenn Jesus im Übernatürlichen gewandelt ist, schreib das mal auf, übernatürlich, wenn Jesus im Übernatürlichen gewandelt ist, bist du verpflichtet, auch im Übernatürlichen zu wandeln. Du hast diese Verpflichtung. Und was tun wir? Wir nehmen eine ganze Anzahl von Ausreden herauf, warum ich nicht im Übernatürlichen wandeln kann. Ja, ich habe halt nichts im Glauben. Ja, bla bla bla bla bla bla bla. Siehst du, wie oft wir gar nicht merken, dass wir die absolute Wahrheit, Gott ist die Wahrheit, Gott kann nicht lügen, was Gott gesagt hat, daran gibt es nichts zu rütteln. Wie oft wir diese absolute Wahrheit mit allen möglichen schönen Ausreden ein bisschen verschönigen und uns denken, wir haben das Recht, dann auch das so zu tun. Schau mal, wer sagt, ich habe ihn erkannt, aber seine Gebote nicht hält, das Gebot ist, an ihn zu glauben und in Liebe zu wandeln, der ist ein Lügner. Wir sind verpflichtet, so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Weißt du, warum das so ernst ist? Es ist deswegen so ernst, aus den Gründen, die ich euch schon gesagt habe. Es geht ja nicht um Lüge, Wahrheit. Es geht um Reich Gottes, Reich der Finsternis. Es geht ja nicht nur um Lüge, Wahrheit, so einfach gesagt. Es geht ja um zwei Väter. Welchen dieser zwei Väter folgst du? Dem Vater der Finsternis, dem Vater des Lichts. Du kannst nicht ein bisschen mit dem gehen, ein bisschen mit dem, ein bisschen mit dem. Gehst mit dem oder mit dem. Sammelst oder zerstreust. Bist du für oder bist du dagegen? Und weißt du, und wenn wir diese Sache mal so ergreifen und auch so ernst nehmen in unserem Herzen, weißt du, was wir dann tun werden? Dann werden wir sagen, Jesus ist mein Model fürs Leben. So wie Jesus mir das Leben vorgelebt hat, das ist die Wahrheit. Ich sage den Leuten, ich weiß nicht seit wie vielen Jahrzehnten, folgt keinem Menschen auf dieser Welt nach. Ich weiß nicht, wie lange ich den Menschen sage, macht niemand zum Modell eures Lebens. Das absolut einzige Modell eures Lebens ist Jesus, die Wahrheit. Wisst ihr, wie viele Leute haben versucht, auf mich einzureden und haben versucht, mir zu erklären, dass ich etwas extrem bin in gewissen Gewissichten. Ich habe da gewisse Ansichten, wo ich für die Leute sehr extrem bin, aber für mich gar nicht extrem. Überhaupt nicht extrem. Warum bin ich für mich nicht extrem? Weil ich habe Jesus zum Model gemacht und wenn ich sehe, dass Jesus mir etwas vorlebt auf eine gewisse Art und Weise, dann gibt es für mich hier keine Diskussion. Das muss so auch nachgelebt werden. In dem Augenblick, wie ich nicht der Wahrheit folge, folge ich der Lüge. Also das will ich nicht. Und wie viele Leute, die wollen so viele Dinge entweder in Frage stellen oder zu relativieren oder sei doch nicht so extrem oder ein bisschen tolerant oder ein bisschen kannst du doch auch, das hat er doch nicht so gemeint. Wenn Jesus das nicht so gemeint hätte, dann hätte er es auch anders gesagt. Und weißt du, und das muss auch unser Standard sein. Zumindest muss das Ziel sein, dem wir nacheifern. Zum Beispiel, Jesus hat gesagt, alle, die an mich glauben, die werden die Werke tun, die ich tue und größere. Das hat er uns Johannes 14, Vers 12 gesagt. Und ich sage nicht, dass jeder Christ muss rund um die Uhr beständig so leben, größere Werke tun. Denn wir wachsen in dieses hinein. Aber was ich sage ist, kein Christ hat das Recht, das nicht zu seinem Lebensziel zu machen. Das Recht hast du nicht mehr. In dem Augenblick, wo ich das ergriffen habe, vor mehr als 40 Jahren, habe ich gesagt, dem werde ich nacheifern. Ich kann nicht einfach leben und sagen, naja, steht so in der Bibel, aber der Herr hat mich nicht dafür ausgesucht. In dem Augenblick, wo ich so etwas mache, mache ich ihn zum Lügner. Er ist die absolute Wahrheit. Da gibt es nichts mehr daran zu rütteln. Ich bin verpflichtet, so zu leben, wie er auch gelebt hat. Das ist die Verpflichtung. In dem Augenblick, wo ich mir die Freiheit nehme und sage, okay, ich muss nicht so leben, wie er es mir vorgelebt hat, in dem Augenblick lebe ich nicht mehr in der Wahrheit, weil er ist die Wahrheit. Und wenn ich nicht in der Wahrheit lebe, lebe ich in der Lüge. Und wenn wir nur erkennen könnten, wie oft und wie viel wir die Lüge ergriffen haben, toleriert haben und schön angezogen haben und geschmückt haben, mit Ausreden, damit sie nicht als Lüge dastehen, und haben es halt ein bisschen netter und schöner ausgedrückt. Ich habe mal eine Aussage gemacht, zu der stehe ich, und die habe ich sehr oft wiederholt, und zwar folgende. Viele Dinge, sehr viele Dinge, die wir Weisheit nennen, die sind in Wirklichkeit nichts anderes als Unglaube mit dem schönen Mäntelchen der Weisheit angezogen. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir wirklich ein ernsthaftes Christenleben leben und sagen, er ist die Wahrheit, ich bin verpflichtet, so zu leben, wie er es gesagt hat. Ausreden haben keinen Platz mehr in meinem Leben. Entweder ist er der Lügner und ich die Wahrheit, oder er die Wahrheit und ich der Lügner. Vielleicht soll ich nicht so sagen, ich lasse mich das wiederum wiederholen. Entweder ist er die Wahrheit und mein Lebensstil die Lüge, oder er die Lüge und mein Lebensstil die Wahrheit. Als ich in meinen Anfang 20ern diese Dinge erkannt habe, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, Herr, ab sofort, wenn mein Leben nicht übereinstimmt mit dem, was du gesagt hast, was du vorgelebt hast, was du als Standard gesetzt hast, in dem Augenblick ist Ende der Diskussion, mein Leben muss sich ändern. Ende der Diskussion. Wie viel haben wir oft in unserem Leben versucht, alles Mögliche zu biegen, zu verschönern, netter darzustellen, um ja nicht unser Leben, das die Lüge war, oder der Lebensstil, der die Lüge war, weil er im Kontrast zur Wahrheit stand. Denkt daran, Lüge oder Wahrheit. Wenn Jesus etwas klar dargestellt hat, wenn die Bibel etwas klipp und klar sagt, und mein Leben erlebt das nicht, dann ist mein Leben die Lüge. Und wie oft haben wir versucht, das Schöne zu drehen, schöner zu machen, ein Mäntelchen drüber zu geben, das Weisheit genannt wird. Einfach, weil wir uns nicht dem beugen wollten. Er ist die Wahrheit, da gibt es nichts daran zu rütteln. Mein Leben ist die Lüge. Ich habe früher auch immer wieder mich ertappt in gewissen Bereichen meines Lebens. Nur ich habe mich entschieden, wenn mein Leben nicht das lebt, was er gesagt hat, was er vormodelliert hat, dann ist mein Leben falsch. Dann ist mein Leben, mein Erlebtes, das ist die Lüge. Es gibt nichts zu rütteln an der Wahrheit. Stell dir vor, wenn wir alle so leben würden, wir würden Versorgung erleben, wir würden Heilung erleben, wir würden Sieg erleben, wir würden prophetische Worte auf der Straße weitergeben, wir würden den Menschen die Güte und die Größe und die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden lassen. Den Müden gibt er neue Kraft, die auf den Herrn verharren, die auf den Herrn trauen, die werden auffahren wie Adler. Sie werden laufen und nicht müde werden. Und was tun wir? Naja, du musst halt schon ein bisschen verstehen. Ich bin halt ja schon jetzt Anfang, Mitte 60, Ende 60. Naja, weißt du, da wird man halt schon etwas müder. Wenn ich das so tue, dann mache ich die Wahrheit, die auf den Herrn vertrauen, die werden auffahren wie Igel, wie Adler, die werden laufen und nicht müde werden. In dem Augenblick, wo ich das sage, was ich gesagt habe, du musst schon verstehen, man wird halt älter, da wird man halt schwächer. In dem Augenblick habe ich die Wahrheit, was Gott gesagt hat, zur Lüge gemacht. Seht ihr, wie ernst das ist? Lasst uns ein Volk sein, das die Wahrheit als Wahrheit festhält. Und wenn unser Leben da nicht hineinpasst, wenn unser Leben anders ist, müssen wir sagen, das Leben ist die Lüge. Nicht sein Wort ist die Lüge. Das Leben ist die Lüge. Und dieser Lebensstil, der muss sich ändern. Der muss sich der Wahrheit beugen. Mein lieber Freund, herzlichen Dank. Wieder haben wir ein Video gemacht, um Himmels Willen. Das ist eine lange Serie, aber gut ist so, weil die Sache so ernst ist. Tschüss und bis bald. Da finden wir noch Beweise dafür. Da gibt es eine Bibelstelle, da gibt es hier eine Erfahrung, da gibt es hier ein Lebnis. Und weißt du, und dann müssen wir uns einfach entscheiden, es kann nicht zwei widersprüchliche Aussagen, beide können nicht die Wahrheit sein. Das geht es einfach nicht. Hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre